Marcel Fratscher und das sozioökonomische Panel. Marcel Fratscher sitzt lässig im Schwingstuhl seines Büros in Berlin-Mitte. Es gibt kaum ein Land, in dem das Ersparte so ungleich verteilt ist wie in Deutschland, sagt der Ökonom. Fratscher trägt Turnschuhe und unterstreicht seine Worte mit Gesten, sobald eine Kamera auf ihn gerichtet ist. Er hat gelernt, wie Medien funktionieren, denn an Fratscher kommt nicht vorbei, wer wissen will, wie Deutschland in Sachen Vermögen aufgestellt ist. Er leitet das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, DIW, und ist damit Herr über das dort angesiedelte sozioökonomische Panel, die größte Erhebung zu Vermögensfragen in Deutschland. Seit 1984 werden etwa 30.000 Menschen zu ihren Lebensumständen befragt, und zwar immer dieselben. So lassen sich langfristige Entwicklungen in den Biografien messen. Eine Statistik des DIW fand für das Jahr 2017 heraus, dass die reichsten 10% der Bevölkerung 56% des gesamten Privatvermögens in Deutschland besaßen. Das heißt, 10% reiche Menschen hatten gemeinsam mehr als die übrigen 90% der Bevölkerung zusammen. In absoluten Zahlen nimmt die Statistik für 2017 ein Durchschnittsvermögen von 108.000 Euro pro Kopf an. Aber die Verteilung war schon damals extrem ungleich. So besaßen rund 33 Millionen Menschen in Deutschland im Durchschnitt gerade mal 7.000 Euro, während es bei dem reichsten Zehntel pro Kopf über 600.000 Euro waren. Die ärmsten 10% der Bevölkerung hatten gar kein Vermögen, sondern Schulden, rund 13.000 Euro pro Kopf. Teilt man in dieser Statistik die Gesamtbevölkerung in zwei Hälften, besaß die ärmere Hälfte, immerhin mehr als 40 Millionen Menschen und ein großer Teil der Mittelschicht, zusammen nur 1,3% des Gesamtvermögens. Die Hälfte aller Leute, die in Deutschland leben, besitzen zusammen nur ein 75stel des gesamten vorhandenen Vermögens. Eine Studie aus 2020 ergab, dass die Vermögenskonzentration sogar noch weiter zugenommen hatte. Das DIW stellte fest, dass die reichsten 10% in Deutschland inzwischen gut 2/3 des Nettovermögens besitzen. Das allerreichste Prozent in Deutschland besitzt je nach Berechnung zwischen 27% und 35% des gesamten Privatvermögens. Einer von 100 Menschen hierzulande also hat etwa 40 Mal mehr Geld zur Verfügung als die anderen 99 Menschen im Schnitt. Stellt man sich diese Zahlen als Tortendiagramm vor, so wäre fast die ganze Torte zuckergussrosa. Der Anteil am Gesamtvermögen, das der oberen Hälfte der Bevölkerung gehört. Ein winziges Keilchen ist schokobraun, der Anteil am Gesamtvermögen, der der unteren Hälfte gehört. 40 Millionen Menschen teilen also dieses winzige Stückchen untereinander auf. Jeder Zehnte davon bekommt allerdings gar nichts, nämlich die Menschen, die von Armut betroffen sind oder gar kein Vermögen haben, sondern nur Schulden. Von der oberen Hälfte der Bevölkerung dagegen darf jeder Zehnte am rosaroten Stück knabbern. Ungefähr die Hälfte des rosaroten Zuckergusses, ein Drittel der ganzen Torte, ist noch mit Marzipanröschen dekoriert. Dieses fette Stück vom Kuchen gehört dem reichsten 1% der Bevölkerung. Das entspricht zahlenmäßig ungefähr der Bevölkerung von Frankfurt am Main. Diese ca. 800.000 Menschen allein besitzen zusammen schon mal ein Drittel allen Vermögens in Deutschland. Die Schere zwischen Arm und Reich in Zahlen. Zu einem ähnlichen Ergebnis kommen die WirtschaftsforscherInnen Thilo Albers, Charlotte Bartels und Moritz Schularik. In einer Studie untersuchten sie die Vermögensverteilung in Deutschland von 1895 bis 2018 anhand von Quellen wie archivierten Steuerdaten, historischen und aktuellen Haushaltsbefragungen, volkswirtschaftlichen Berechnungen und den beliebten Listen, in denen Medien immer mal wieder die reichsten Menschen einer Gesellschaft aufzählen. Als Durchschnitt für 2018 ermittelten sie ein Vermögen von 420.000 Euro pro Haushalt. Mit einem Median von nur 120.000 Euro. Das bedeutet, einige wenige Haushalte sind so extrem wohlhabend, dass sie den Durchschnitt sehr weit vom Median nach oben ziehen.